Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Und die ist wie immer freitags offen für alle eure Themen. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live im Radio und im Fernsehen zu unterhalten? 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer. Oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist 51 und er heißt Gerhard. Hallo Gerhard. Guten Morgen Jürgen. Schönen guten Morgen. Grüß dich. Was ist dein Thema? Es geht um Michael Jackson. Ah ja, das große Thema heute. Ich muss sagen, für mich ist der Mann zwiespältige Persönlichkeit. Zwar kann er gut tanzen, aber ja. Für mich ist er nicht der Größte. Für mich der Größte war. Bitte? Was ist der Größte? Für mich der Größte war Elvis Presley und Pat Boone. Okay. Du bist ja auch vielleicht ein bisschen andere Generation. Andere Generation, ich war 58, ich war 65, war ich 7 Jahre alt, aber trotzdem habe ich schon als Kind, hat mir mein Bruder, mein älterer Bruder Elvis vorgelegt und da war ich dermaßen begeistert. Und ich habe Elvis gesehen 1974 in Karlsruhe. Okay, das sei dir unbenommen, dass du die besser findest, aber dennoch, wie hast du den Tod von Michael Jackson aufgenommen? Also für mich war das so... Nach dem letzten Prozess, wo es um die Thema Pädophilie, also wo er die Anzeigen damals gehabt hat, also den Vorwurf des Kindes missbraucht, hat er für mich immer mehr nach Zerfall gewirkt, also nach der ganzen Operation. Zuerst war er dunkel und dann war er hellhäutig und ich finde halt, dass das... War er für dich ein großer Künstler? Großer Künstler? Ja gut, der hat super tanzen können, aber irgendwie die Musik und der Stil und das Gejauchze, das ist nicht so mein Fall gewesen. So. Dann müssen wir das ganze Welt. Heute gab es ja nur einen riesengroßen Medien auf. Also, das ganze Gekreische von den Tussis, von den Frauen, also ich würde für keinen Star der Welt, ich habe selbst ein paar Stars, aber ich war nie der energische Fan. Ich habe mitgemacht, aber. Okay, also heute wurde das ja in den Medien groß berichtet und alle Medien haben sich damit beschäftigt. Findest du das angemessen oder findest du das übertrieben? Also ich finde das, muss ich sagen, also übertrieben schon irgendwas. Ich meine, das ist, jetzt muss also der tagelang oder zwei Tage wahrscheinlich wieder ist, kommt es wieder, sei so, heute Abend kam schon wieder so ein Live-Konzert, also in den vergangenen Konzerten der 90er, ne? Ja. Na gut. Natürlich hat er ein Talent gehabt, hat super tanzen können. Mhm. Stimme war auch nicht schlecht, aber irgendwie wenn sich jemand also mit Kindern befasst oder mit Pädophilen, gegen sowas habe ich, ich hasse diese Leute, wo sich an Kinder vergreifen, hasse ich zu tun. Ja. Also hasse ich das Tiefste. Also es gibt den Verdacht, aber es ist ihm ja nie richtig was nachgewiesen worden. Kinder vergreifen ist für mich unmöglich, oder irgendwie. Ich wiederhole nochmal, es gibt den Verdacht. Aber es ist ja nie faktisch nachgewiesen worden, obwohl ich dir recht gebe, ich da auch sehr skeptisch bin. Hast du diese Person früher, die Person und den Künstler vorher anders beurteilt, bevor diese Gerüchte der pädophilen Neigung aufkamen? Ganz am Anfang hat er sein Video, das Video Thriller, hat mich fasziniert mal, wo ich mal ein bisschen jünger war, vor etlichen Jahren, habe ich mal ein Video angeguckt bei meinem Bruder, Also mein Bruder und meine Schwägerin sind absolute Michael Jackson-Fans. Ja. Mit denen streite ich mich dauernd über den Typen, gell? Pass auf, Gerd, ich lese hier gerade, wir kriegen jetzt noch eine Zuschaltung. Das heißt, wir werden uns jetzt zu dritt unterhalten können. Ich vermute mal, dass es auch weiter um Michael Jackson geht. Mit wem bin ich jetzt noch verbunden? Mit der Sheila. Mit Sheila? Genau. Sheila, wie alt bist du denn? 24. Genau. Bist du ein Fan von Michael Jackson? Ja. Ein großer Fan. Und wie hast du den Tod aufgenommen? Wie habe ich den aufgenommen? Ja. Ja, geschockt. Ja. Das war, keine Ahnung. Wenn man da irgendwie jetzt was guckt oder sowas, da laufen Tränen, man heult. Ja, ja, du hast also schon, das war so schlimm, dass du auch geweint hast. Ja. Ja. Jetzt hast du ja gerade den Gerhard, der jetzt immer auch noch an der Strippe ist, hast du mitgehört. Ja. Wie fandest du das, was er gesagt hat? Da platzt mir die Hutschnur. Da platzt dir die Hutschnur. Ja, denn du hast die Möglichkeit, ihn direkt anzusprechen. Ja, ihr könnt euch auch verstehen. Ich wollte noch jemand ansprechen. Vielleicht hört er auch zu, der Mann von gestern. Ja, gestern hat auch einige angerufen zu dem Thema, ja. Ja. Aber sprich doch vielleicht erstmal den Gerhard an. Das mit dem Kindesmissbrauch, oder was? Er wurde in allen 10 Punkten freigesprochen. Ja, das behaupten die, aber irgendwie hat er sich für mich verdächtig gemacht. Immer macht er mit so Kindern rum, also irgendwie ist es irgendwie so, als ob er mit so, was weiß ich, als Tänzer und als Sänger, er war nicht schlecht. Er war nicht schlecht, er war legendär. Aber der absolute Weltstar war für mich, weißt du, du bist noch viel zu jung, um das zu beurteilen. Das war für mich Elvis. Elvis ist, außerdem hat der Typ für mich 10-mal besser aussehen als wie der Jackson. Gerhard, du kannst nicht sagen, sie ist zu jung, um das zu beurteilen. Es könnte sie sagen, du bist, ja, es könnte sie zu dir sagen, du bist zu alt, um das zu beurteilen, ob Michael Jackson der Superstar war. Weißt ich glaube, das ist immer sehr subjektiv. Ja, aber weißt du, ich bin jetzt 51, aber wenn wir uns heute Abend treffen würden in Köln, würdest du mich auf 35 schätzen. Ich bin sicher, natürlich. Nee, ehrlich natürlich. Gesagt, ich habe zwar Disco-Zeiten mitgemacht, aber habe nie getrunken, aber ich habe keine Falten. Also ich schätze nicht jeder für einen. Ja, ist ja gut. Ich wollte ja nicht zu nahe treten. Ist ja gut. Sheila, für dich ist das ein Genie gewesen? Ein Entertainment-Genie? Ja, auf jeden Fall. Kannst du es vielleicht ein bisschen noch genauer erklären, was du so im Einzelnen gut an ihm gefunden hast? Ja, halt einfach, was er rübergebracht hat. Also als kleines Kind habe ich immer gedacht, der könnte zaubern. Ja. Also das war, der hat verzaubert irgendwo und ja, was halt draus geworden ist, da haben auch viele die Medien dran schuld, irgendwelche geldgeilen Säcke, die sich dran gehievt haben, das ist das, was ihn kaputt gemacht, also das ist meine Meinung. Und das ist das, was ihn kaputt gemacht hat und letztendlich wahrscheinlich auch umgebracht hat. Also, ja. Weil das... Also geldgeile Mädchen, meinst du, dass Kinder ihn da beschuldigt haben, dass er irgendwas Sexuelles gemacht hat, um hinterher dann Kohle rauszupressen, so meinst du das? Kinder, ich denke mal eher, die Eltern. Das waren ja 2 Fälle gewesen. Bei dem ersten Fall, da denke ich, vielleicht haben die was rausgeschlagen. Ich meine, 100%, ich kann das keiner sagen, aber ich glaube es zu 100%, also nicht, dass er, also, ach mein Gott, ich bin aufgeregt, Entschuldigung. Macht gar nichts. Also ich glaube 100% an seine Unschuld. Ja. Das ist bei Gerhard ganz anders. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Aber ich glaube, dass da eher geldgeile Eltern dahinter waren. Die haben gedacht, beim ersten Mal hat es geklappt. Ja. Dann dieser komische Richter, dem schon die ganze Zeit an die Gurgel wollen. Die haben sich dann gedacht, komm, da holen wir jetzt noch ein bisschen Geld raus. Ja. Das ist halt meine Meinung. Wie beurteilst du denn, Sheila, dass er sich so, ja, ich glaube, man muss das ja schon sagen, so verunstaltet hat durch seine 100.000 Operationen? Das meine ich auch. Wie siehst du das? 50 Operationen. 50 Operationen? Ja. Die Nase war ja eigentlich nur ein Trümmerfell zum Schluss. Ja. Ja, das hat er ja getan, weil er seinem Vater nicht ähneln wollte. Achso, das ist die These, ne? Ja. Ich meine, ob es jetzt wirklich so stimmt, ich meine, es kann keiner in ihn reinschauen. Mhm. Aber das wird halt so halt gesagt jetzt. Ich kann mir das auch schon gut vorstellen. Wie interpretierst du diese Operationen, Gerhard? Ja, wie sie gesagt hat, eben die 50 Operationen. Wieso muss ein Mensch, muss er sich, also ich, für mich ist es, für kein Geld der Welt würde ich mich zum Beispiel operieren lassen. Nur um schöner zu werden. Ich alter. Du bist ja auch kein Weltstar. Ich sage halt, dass die Operationen, das hat ihm irgendwie psychisch, es hat ihm irgendwie, was weiß ich, hat ihn psychisch gebrochen auch noch. Psychisch gebrochen. Ja. Ich finde die ständigen Veränderungen, vor allen Dingen auch die Medikamente, die er auch ständig noch geschluckt hat. Man hat ja erfahren, dass er auch Medikamente noch genommen hat. Gell? Mhm. Sheila, dieses Ende jetzt von ihm, wie würdest du das bewerten, wenn du das jetzt bewerten solltest? Auf der einen Seite ist es vielleicht eine Erlösung für ihn. Denke ich, aber auf der anderen Seite ist ihm ja jetzt so praktisch die Chance genommen, seine Konzerte zu machen. Glaubst du, dass er die Kraft gehabt hätte, so wie er gesundheitlich und körperlich angeschlagen war, tatsächlich 50 von solchen Megakonzerten durchzustehen? Also ob es jetzt direkt 50 gewesen wären, kann man schwer sagen, weil er hat einiges geschafft, wo keiner dran denken würde, aber ein paar hätte mit Sicherheit schon geschafft. Hattest du überlegt, eventuell auch nach London zu fahren? Ja. Ja. Ja. Aber hattest noch nicht konkret eingefädelt? Nee. Auf jeden Fall, du hast heute getrauert und auch geweint. Ja. Ja. Gebe ich ganz offen zu. Ich habe auch von einigen, wo dann gesagt haben, von wegen, das ist ja nur und keine Ahnung, aber es ist halt einfach so und ich stehe dazu. Würdest du sagen, dass das ein Idol von dir war und ist? Auf jeden Fall, der hat mir viel über schwere Zeiten geholfen mit der Musik. Ja, das wird Gerhard sicher von seinen Idolen auch sagen. Ja klar, respektiere ich. Und insofern sind wir uns da wieder einig, genau, ja. Jeder hat einen anderen Geschmack. Ich sag mal so, jeder hat seine eigene Meinung über ihn. Ja. Aber er muss es nicht so, jetzt zum Beispiel in der Internetplattform, wer kennt wen, da wird er teilweise so in den Dreck gezogen, dass ich durch die Schnur gehen kann und die gerade mal, also ganz ehrlich, ja. Weil was sagen die Leute denn da? Jetzt ist er endlich verrückt, der Kinder und Affen und so ein Scheiß. Mhm. Oder dann kommt, jetzt wird bestimmt bald seine Nase im eBay verkauft. Schnell, sonst ist sie verschimmelt so auf die Art. Und ja, ich finde das überhaupt nicht zum Lachen. Nee, das finde ich halt auch nicht zum Lachen. Also, das ist einfach, der wird noch nicht mal in seinem Tod. Das ist respektlos einem Toten gegenüber, ja. Jeder hat seine Meinung, dann sollen sie es einfach denken, aber sollen es nicht schreiben. Dann heißt, auch jetzt ist er tot, jetzt wird erstmal zwei Tage und dann haben wir endlich unsere Ruhe und ich verstehe das nicht. Das merkt man richtig, also, wie die Welten aufeinanderprallen. Das merkt man richtig. Die Gemüter sind aufgewühlt. Das ist auch klar, wenn irgendjemand polarisiert und polarisiert hat auf jeden Fall, muss man so sagen. Sheila, ich danke dir für den Anruf und Gerhard, auch für deine Meinungsäußerung. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub, gell? Dankeschön. Und gute Zeit, bleib gesund, gell? Dankeschön, du auch. Euch beiden alles Gute. Ja, danke dir auch, einen guten Urlaub. Ja, bitte? Ein Autogramm hätte ich gern von dir. Sehr gerne, rufen wir dich vielleicht nochmal an wegen der Anschrift. Okay, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub. Danke, Sheila, sehr nett von dir. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Dennis. Oder Dennis ist 16. Hallo, Dennis. Hallo, Jürgen. Hallo. Und zwar ging es bei mir, ich habe gestern auch zugeguckt gehabt. Ja. Also ich bin ein guter Fan von dir. Ja. Und zwar, ich habe seit 2 Jahren Rheuma. Du hast seit 2 Jahren Rheuma, du bist erst 16 Jahre alt. Ja genau, hört sich da komisch an, das ist so passiert, wenn ich schon kurz erzählen darf. Ja klar. Und zwar, ich habe früher Leistungssport gemacht, Triathlon. Mhm. Und nach dem Wettkampf ging es mir halt nicht so gut. Mhm. Dann wurde ich, wurde ohnmächtig, dann wurde ich ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Dann hatten die Ärzte gesagt, gehabt, einen Schwächeanfall. Mhm. Ist nichts weiteres schlimm, weil es war an dem Tag auch 31 Grad, sagten die mir. Ja. Und dann hatte ich halt immer wieder Rückenschmerzen, also so, ob so die ganze Zeit ein Stechen im Rücken hält. Mhm. Und bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, der sagte, er kann nichts erstmal machen, ich soll zum Orthopäden gehen. Mhm. Bin ich beim Orthopäden gewesen, der hatte Ultraschall, MRT, alles gemacht gehabt. Mhm. Blutbild, sagte, da findet er nichts, hat er gesagt, letzte Möglichkeit wäre nur noch zum Rheumatologen. Mhm. Habe ich erstmal gefragt, was das überhaupt ist und so, ich wusste gar nichts darüber. Immerhin ist es ja interessant, dass der Arzt da schon auf die Idee kam, dich also ganz jungen Karl so in dahin zu schicken, ne? Ja, das liegt also mein Vater, der hat auch Rheuma. Ah ja. Mhm. Und der hatte halt gefragt, hat halt die Akte auch von meinem Vater angefordert. Ach so. Mhm. Und er sagte, es kann sein, aber es muss nicht sein, lieber kontrollieren lassen, als nachher ein paar Jahre erst das herauszufinden. So, dann bist du zum Rheumatologe gegangen. Genau. Dann musste ich auch wieder Blutbild und alles machen. Mhm. Und dann kam halt heraus, dass ich auch Rheuma habe. Mhm. Und ich kam erstmal gar nicht drauf. Hast du das überhaupt richtig verstanden und kapiert? Nein, ich wusste gar nicht, was sie damit meinten und so. Ich dachte, was ist das? Aber du kanntest das ja so ein bisschen von deinem Vater. Ja, ich wusste, dass er immer ziemliche Schmerzen hat. Mhm. Er nimmt sehr viele Medikamente dazu. Mhm. Und ich habe ihn halt so viel unterstützt, wie es ging und so. Und dann, wo ich auf einmal selber gehört habe, dass ich es selber habe, war ich halt total verblüfft. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Glaube ich. Hast du dich dann schlau gemacht und kundig gemacht? Ja, mein Arzt, also der Rheumatologe, hat mich ein bisschen aufgeklärt gehabt, hat gesagt, ist nichts, wo du von sterben kannst und so. Mhm. Ist halt so eine Art chronische Erkrankung. Ja. Und er meinte halt, man kann es nicht behandeln, aber man kann was dagegen, gegen die Schmerzen tun. Mhm. Und dann hat er mir halt Krankengymnastik, das ich jetzt schon seit 1,5 Jahren mache, halt um meinem Rücken mehr aufzubauen. Also die Hauptschmerzen hast du im Rücken? Ja. Oder auch in anderen Gelenken? Nein. Im Rücken? Meistens im Rücken und halt im Steißbeinbereich halt. Ja. Und dann kam ich halt in die Schule, habe das meine Freundin und alles erzählt gehabt. Und also ich bin seit Donnerstag aus der Schule raus, ich habe meinen Abschluss gemacht. Mhm. Gratulation. Dankeschön. Und dann hat sie halt nur gesagt gehabt, ja, Schatz, ich mach Schluss. Habe ich gefragt, ja, wieso? Und dann kam halt nur der dumme Spruch, ja, du bist ein Krüppel, mit dir kann ich nichts anfangen. Ach, das gibt's doch nicht. Ja. Das gibt's doch nicht. Wie lange warst du mit der zusammen? Mit der war ich knapp anderthalb Jahre zusammen. Anderthalb Jahre? Und dann, aber dann wusstet ihr es doch schon länger, dass du es hattest. Ja, aber, also, nee, zu der Zeit noch nicht. Da war, ich bin jetzt schon seit knapp anderthalb Jahre mit ihr auseinander. Ach so, ich dachte gerade eben erst. Ach so, nee. Verstehe. Du gesagt, ich ist sie in deinem Alter gewesen damals? Oder ist sie in deinem Alter? Ja, sie war ein Jahr älter, also eine Stufe höher als ich. Das finde ich aber hart, wenn jemand so etwas zu einem sagt. Ja, nicht nur du, weil wir hatten schon Zukunftsträume, heiraten, wollen Kinder haben und ja, so. Ja, gut. Wenn das dann alles kommt und ja. Wie reagiert man denn, wenn man so einen Satz vors Gesicht geknallt kriegt? Also ich muss zugeben, ich war dann zwei Wochen abgängig gewesen. Abgängig? Ja, von zu Hause. Also bist du abgehauen? Ja, genau. Weil ich sehr, sehr, sehr vornehm ausgedrückt, ja. Mhm. Ja. Ich kam darauf gar nicht klar, bin zu meiner Schwester gefahren, die ist 23. Also hatte da auch schon ihre eigene Wohnung, habe ihr das erzählt und so. Sie hat mit meiner Ex-Freundin, also bis dahin zu meiner Freundin noch telefoniert gehabt und hat gesagt, wie kann das sein, nur weil er jetzt eine Krankheit hat, dass du Schluss machst und so. Ja. Und hat halt versucht, irgendwas noch zu retten, ging aber nichts. Und dann nach zwei Wochen hat sie gesagt, so geht's nicht weiter, du musst zur Schule, sonst schaffst du deinen Abschluss nicht und so. Ja. Also, ich kann dir sagen, da gibt's nur einen Kommentar. Das ist eine absolut blöde Nuss. Ja. Eine absolut blöde Nuss und da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Gut, dass du vom Hals hast. Und da hat ihren wahren Charakter gezeigt. Ja, richtig. Lass uns noch ein bisschen über deine Krankheit reden. Rheuma ist eine unheilbare Erkrankung. Ja. Ist eine chronische Erkrankung. Ja, genau. Man kann sie nicht heilen, hat dein Arzt dir ja auch gesagt, aber man kann, man kann gegen die Schmerzen was tun. Ja, genau. Die Rückenmuskeln aufbauen und so. Nimmst du auch jetzt schon in deinem jungen Alter von 16 Jahren regelmäßig Medikamente ein? Ja, Schmerzmittel. Nimmst du Schmerzmittel ein? Mhm. Ja, also nicht gerade schwache, sondern sind ziemlich verschreibungspflichtig. Ja, wenn und ich nimm so eine, also ich nehme am Tag 3 Stück davon. Also das sind schon Hammertabletten. Ja. Wenn du die nicht nehmen würdest, wie ging es dir dann? Sagen wir so, ich könnte mich nicht aus dem Bett rausbewegen und ich hätte einfach nur Schmerzen. Ja. Was hat der Arzt dir so weiter erklärt? Du bist, wie gesagt, jetzt erst 16 Jahre alt. Wenn die Krankheit jetzt so im Auge behalten wird, bleibt der Stand so? Oder wird die Krankheit sich noch intensivieren und weiterentwickeln, auch auf das andere kann Körper? Das hat er gesagt, das kann man nicht, also das könnte man nicht sagen, weil bei meinem Vater ist es zum Beispiel so, der hat die Krankheit jetzt seit 16 Jahren. Mhm. Und bei ihm ist es nicht weiter ausgeschritten. Mhm. Er hat immer nur, so gesagt, auch im Rückenbereich gehabt. Ja. Aber er ist halt, kann halt nicht mehr arbeiten. Und darauf hatte ich gefragt gehabt, weil ich hatte einen Traumberuf. Dazu war ja gestern auch eine Frau, die sich krankschreiben deswegen hat. Ich wollte Altenpfleger werden. Ah ja. Ja, das ist natürlich ein anstrengender Beruf, ne? Körperlich auch anstrengender Beruf. Mhm. Und wo ich das dann gehört habe, ja. Das heißt, das wird wahrscheinlich dann nicht gehen. Nee, Traumberuf geplatzt, weil... Sag mal, das finde ich aber auch erstaunlich, dass du mit deinen 16 Jahren als Traumberuf sagst, ich will Altenpfleger werden. Oder ja, warum? Was war die... Wir mussten von der Schule aus immer Praktikums machen. Mhm. Und dann hatte meine Mutter, weil die arbeitet auch im Altersheim, sagte die, ja, komm doch einfach mal mit und mach mal ein Praktikum für 2 Wochen. Ah, sehr gut. Habe ich erstmal gedacht, nee, was soll ich da und so. Ich weiß doch gar nicht, das sind doch ältere Leute und so. Weiß man gar nicht, wie man mit denen umgehen soll? Richtig. Mhm. Und dann habe ich 2 Wochen Praktikum gemacht. Die Chefin war total nett. Mhm. Also nicht so wie gestern, die war total Pflege, alles komplett in Ordnung. Also ein gutes Heim. Ja, ja. War halt ein privates, aber komplett gut. Und du hast auch das Gefühl gehabt, dass du gut mit den alten Leuten ausgekommen bist? Ja, die haben, ich habe einen Praktikumsbericht bekommen gehabt. Ja. Mit einer guten Weiterempfehlung. Ja. Und die haben mir halt ein Jahrespraktikum angeboten. Ja. Aber dann, wo ich das gehört habe mit der Krankheit, haben sie gesagt, nee, geht nicht. Also das ist ja wirklich nur sehr schade. Da ist ein junger Mann, der hoch motiviert ist, in diesen wichtigen Beruf zu gehen und kann es jetzt leider nicht aufgrund seiner eigenen Erkrankung. Das ist ja schade. Hast du denn schon andere Überlegungen, was du dann mit deiner Erkrankung dennoch für eine, vielleicht auch einen zweiten Traumberuf vielleicht anstreben könntest? Ja, auch im Altersheim, aber halt nicht als Altenpfleger jetzt, sondern dass ich im Büro arbeite, da ist trotzdem auch so was mit älteren Leuten zu tun. Ja, auch kein schlechter Plan. Auch wichtige Leute, die halt die Organisation im Hintergrund dann machen. Ja, genau, mit Pflegeprotokolle und alles. Ja. Wie sieht das denn so im Alltag aus? Du hast gerade gesagt, dass du früher sehr viel Sport getrieben hast. Das geht ja alles nicht mehr. Nee. Musst du dich sonst auch irgendwie vorsehen in irgendwelchen Dingen? Oder ja, kannst du eigentlich einen relativ normalen Alltag eines 16-Jährigen führen? Also, wie kann man normal nennen? Ich darf zum Beispiel, weil ich früher auch gern nebenbei vom Triathlon war ich im Verein und Fußball habe ich so hobbymäßig gespielt, kann ich nicht mehr. Geht alles nicht mehr. Sagen wir so, wenn ich einmal eine Grätsche bekomme oder umgefault werde und auf dem Rücken knalle, kannst du mich vergessen. Wenn man so früh anfängt, so starke Schmerzmittel zu nehmen, hat der Arzt sich aufgeklärt, welche Gefahren damit auch verbunden sind? Sucht und so. Mhm. Also ich hatte erst leichtere und dagegen war ich so gesagt, hatte mein Körper sich dran gewöhnt und dann wurde die Dosis hoch und ein stärkeres. Ja. Und er sagte halt, das ist keine Lösung auf Dauer. Ja. Und ich bin jetzt seit vier Monaten sind wir am gucken, wo ich in einer Reha-Klinik kommen kann, wo man mir so gesagt das beibringt, wie man mit der Krankheit umgehen kann. Ja. Und halt, dass ich keine Schmerzmittel nicht mehr so viel nehmen muss. Ja, da gibt es doch wahrscheinlich auch, ich meine, Rheuma ist ja eine Volkserkrankung, wahrscheinlich auch viele alternative medizinische Ansätze. Musst du dich vielleicht auch mal ein bisschen informieren oder wenn du in der Klinik bist, dich da schlau machen bei den Leuten. Ja, möchte ich auf jeden Fall. Wie ist es denn so, Stichwort Freunde und Freundinnen? Also ich habe viele Freundinnen, habe ich seitdem keine mehr gehabt und Freunde sind auch sehr viele gegangen. Ich bin halt nur noch jetzt so mit Bekannten oder so, die sind aber auch älter, im Internet beschäftigt. Aber man sieht es dir ja nicht an. Du kannst ja rausgehen, du kannst ja im Prinzip schon so fast alles so machen, nicht das, was du also vorher gemacht hast, klar. Also bei mir in der Schule war das so, wo ich das meine Freundin erzählt hatte, wusste die ganze Schule Bescheid. Und du hast das Gefühl gehabt, dass du dann auch von den anderen ausgegrenzt worden bist? Das habe ich direkt am anderen Tag mit gespürt gehabt. Das ist ja unglaublich. Ich bin ganz fassungslos, weil die Leute keine Ahnung haben über diese Erkrankung. Denken die, das ist ansteckend oder was ist ja, da los? Ja, genau. Die dachten sowas wie AIDS oder so ansteckend. Hm. Was willst du bei uns? Setz mal 2 Meter von uns weg und so. Und dieser Satz von deiner Ex-Freundin hat so tief gesessen, dass du dich gar nicht an ein neues Mädel rangetraut hast? Nee. Musst du überwinden, Dennis. Ja, ich habe halt seit 6 Monaten mit einem Mädchen aus dem Chat, bin ich halt immer am Chatten und so. Ja, die kommt auch bei mir aus der Nähe. Ja, könnte aber man sich doch mal treffen. Na, davor habe ich halt Angst. Hast du ihr denn im Chat schon erzählt, dass du Rheuma erkrankt bist? Ja, die hat gesagt, die kennt das auch. Ah ja. Und ich habe halt mal gefragt gehabt, ob die eine Beziehung aufbauen könnte oder so. Ja. Das klappt bei ihr halt nicht. Warum nicht? Ich habe auch gefragt gehabt und so. Die meinte halt, ja, wie wär's, wenn wir uns mal in der Disco treffen würden oder so. Habe ich gesagt, nee, geht nicht. Weil wenn ich in der Disco bin oder so, da ist es eng. Und dann habe ich Angst, wenn ich irgendwo gegenstoße oder so, dann müsste ich viel mehr Medikamente mitnehmen und das schaffe ich einfach nicht. Ach so, das ging gar nicht. Wenn du irgendwo gegenstoßen würdest, wird das so wehtun, dass du gleich wieder Schmerzmittel einnehmen müsstest. Ja, also nicht direkt Schmerzmittel, aber das ist einfach, das tut dann so weh, ich müsste mich setzen und die hätte einfach keinen Spaß an mir in der Disco. Sagen wir es einfach so. Aber ihr könntet euch auch irgendwo in einem Eiscafé treffen. Ja, also. Habe ich auch gesagt gehabt und so. Und dann meinte sie, ja, ihre Freundin und so, die gehen dieses Wochenende feiern und so und die möchte dann nicht so ausgegrenzt werden, dann wenn sie mit so einem zusammen ist und so. Oh, dann bist du wieder in der Falschen. Ja. Dennis, du musst weiter suchen. Ich bin sicher, es gibt auch 1000 nette Mädels, die damit nun wirklich überhaupt keine Probleme haben. Mhm. Ich finde dich jedenfalls ausgesprochen nett, ein bisschen ein toller Typ für dein Alter. Danke. Und wünsche dir wirklich alles Gute von Herzen, dass die Krankheit nicht weiter sich entwickelt und dass du es einigermaßen im Griff hast und dass du vielleicht auch alternative Heilmethoden irgendwie kennenlernst, die dich wegholen von diesen starken Medikamenten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück, mein Lieber. Ich dir auch und deine Sendung ist klasse. Dankeschön, Dennis. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, Maike 36, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maike. Hallo. Was ist dein Thema? Du hattest ja diese Woche mal das Thema von wegen, dass man schon mal mit dir gesprochen hat und was genau. uns geworden ist. Ja, so ging es weiter. Genau. Leider konnte ich da diese Woche nicht anrufen. Wir haben letztes Jahr schon mal miteinander telefoniert. Ja. Und ich wollte jetzt einfach mal den Verlauf erzählen. Und zwar ging es damals darum, dass ich eifersüchtig auf meinen Mann war, der eine Magen-OP hinter sich hatte, also sich freiwillig hat den größten Teil des Magens wegnehmen lassen, da er extrem übergewichtig war. Ja. Und dadurch damals schon eine Menge abgenommen hat und jetzt mittlerweile, also die OP war November 2007, jetzt mittlerweile knapp 100 Kilo abgenommen hat und jetzt rank und schlank ist. Und toll aussieht. Ja, das war er vorher schon, für mich immer sozusagen. Und du warst eifersüchtig, weil nachdem er nun abgenommen hatte, er auch für vielleicht für mehr andere Frauen attraktiv ist. Nee, es ging mir nicht darum. Es ging mir darum, dass jeder zu ihm sagte, Mensch, was siehst du jetzt toll aus und bist ein ganz anderer Mensch und er in seinem Beruf auch für viele attraktiver sozusagen geworden ist. Attraktiver nicht in dem Sinne von schön, sondern ja, dass ihn Menschen auf einmal beachten, die ihn vorher nicht beachtet haben, sage ich jetzt mal so. Und dass ihn jeder darauf angesprochen hat, Mensch, wie hast du das denn gemacht und das ist auch heute noch so, ne? Also kann man sagen, dass er dann mehr so im Fokus stand, mehr im Rampenlicht. Genau. Ne, als vorher. Genau. Und ich halt das Problem auch hatte, zwar nicht so extrem übergewichtig wie er, aber doch auch immer mit mehreren Kilos zu tun hatte. Ja. Und ich bin mal ganz offen, ich damals oder letztes Jahr, wo wir miteinander telefoniert hatten, ein Gewicht von 136 Kilo hatte. Ja. Und du zu mir dann gesagt hast, Mensch, dann mach doch auch was dagegen und so weiter und so fort. Genau. Da hatte ich zu dir gesagt, ja, ich habe schon alles Mögliche probiert, sämtliche Diäten und Kuren und was man alles so heute machen kann, aber nie was auf Dauer gebracht hat. Und dann habe ich einen Antrag auch bei der Krankenkasse gestellt und habe ein Magenband bekommen. Ach. Letztes Jahr im Juli, also ja. Ende Juli. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel du heute wiegst. Ja, Moment. Habe damit 20 Kilo abgenommen. Ja. Bis zum Ende letzten Jahres. Ja. Und dann ging es einfach nicht weiter. Also es hat total stagniert. Trotz Magenband. Trotz Magenband. Mhm. Wobei ich mir dann natürlich bedeutend mehr vom versprochen habe. Und wie ist es denn heute mit dem, wie viel wiegst du heute? Ich wiege heute 115 Kilo. 115. Und dein Mann wiegt heute wie viel? Der wiegt knapp 100 Kilo. Mhm. Also, dann tut er euch ja nicht mehr so viel. Nee, aber trotzdem. Er ist jetzt, wie gesagt, ich sag mal, wenn man ihn vorher hatte, wo er fast 200 Kilo hatte. Ja. Und jetzt heute, wie gesagt, es sind mal ein bisschen unter 100, mal ein bisschen über. Also das schwankt so ein bisschen, mal es geht mal so um die 2-3 Kilo. Mhm. Also diese Eifersucht. War ja auch so eine Art Neid, kann man ja auch sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ist das, hast du dich ja zu der Sendung gemeldet, so ging es weiter. Hat sich denn diese Eifersucht jetzt etwas und dieser Neid etwas verändert und nimmst du und freust du dich jetzt auch für ihn? Oder ist es gar noch schlimmer geworden? Nein, ich freue mich in dem Sinne, dass, anders, ich muss jetzt nochmal ganz kurz einhaken. Ich habe dann, das hat jetzt ja stagniert, hatte ziemliche Probleme mit dem Essen, weil das Magenband ziemlich eng gestellt war. Man kann das ja von außen sozusagen einstellen mit Flüssigkeit, das kann aber nur der Arzt machen. Es war halt ziemlich eng eingestellt. Ich hatte wahnsinnige Probleme mit dem Essen. Also ich sag mal so, ich konnte keine festen Sachen mehr essen, ich konnte keine Brötchen mehr essen, ich konnte kein Fleisch mehr essen. Ich hatte also wirklich mit wahnsinnigen Schmerzen zu tun. Mhm. Sodass der Arzt gesagt hat, es bringt nichts mehr, wir nehmen das Magenband, oder ich mache Ihnen einen Vorschlag, wir nehmen das Magenband wieder raus und Sie bekommen auch diese OP, die Ihr Mann hatte. Denn ich habe ja trotz alledem zu meiner Größe noch 45 Kilogramm Übergewicht. Und trotzdem. Und gab es jetzt schon diese OP? Also ich habe jetzt vor 14 Tagen genau das Magenband rausbekommen. Ja. Und bekomme jetzt am 21. Juli auch diese große OP. Also die Magenverkleinerung. Ja. Die dein Mann damals hat auch durchführen lassen. Genau. Mensch, dann haben sich aber eine ganze Menge Sachen bei dir und bei euch entwickelt. Auf jeden Fall. Diese Magenverkleinerung, die ist doch dann wirklich effektiv, ne? Ich glaube, davon nimmt man dann nicht mehr zu. Nicht mehr zu, aber dann auch ab, weil einfach auf jeden Fall. Weil nicht mehr so viel reinpasst. Genau. So hast du es ja bei deinem Mann auch erlebt. Genau. Und man hat dann auch nicht mehr so einen Hunger, ne? Oder so einen Heißhunger auf irgendetwas. Also ich sag mal so, wenn man, stell dir mal vor, du gehst essen und ich sag jetzt mal, man geht zum Griechen, da gibt es ja Fleischberge, wenn man einen Teller beim Griechen bestellt, genau. Sag ich jetzt mal so. Ja. Das wäre heute zum Beispiel gar nicht mehr möglich. Also selbst, wo ich das Magenband hatte, war das nicht mehr möglich. Mhm. Und es ist bei ihm überhaupt nicht mehr möglich. Mhm. Also ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwo essen gehen und wir gehen zum Beispiel irgendwo Fisch essen, weil wir oben an der Küste wohnen, dann, weil das noch eine Sache ist, die wir gut essen können, das ist sehr weich. Ist auch gesund. Genau. Dann teilen wir uns zum Beispiel einen Seniorenteller mit drei Personen, weil wir noch eine kleine Tochter haben. Ach so. Also und da bleibt noch was von über. Oh ja, das ist dann aber wirklich sehr reduziert. Ja. Da wirst du ja wirklich dann bald rank und schlank sein. Ich hoffe, das ist mein großes Ziel. Wie viele Jahre, du bist 36 Jahre, wie viele Jahre schlägst du dich mit dem Übergewicht schon rum? Immer. Auch als Kind schon? Ja. Ah. Das heißt, das wäre ja dann ein ganz neues Lebensgefühl für dich, wenn du dann vielleicht sogar sehr viel abnehmen könntest und würdest. Auf jeden Fall. Für mich ist mein großes Ziel, das war für meinen Mann auch das große Ziel, ich sag mal, in einem normalen Kleidergeschäft Kleider zu kaufen. Mhm. Nicht in irgendeinem übergroßen Geschäft irgendwas zu kaufen, beziehungsweise irgendwas zu bestellen. Maike, wie war das nochmal bei deinem Mann? Hat der sich auch die Hautfalten wegoperieren lassen? Braucht er nicht. Er ist ein Mann. Nein, Quatsch. Es geht nicht darum, dass er Hautfalten hat, sondern er hat einfach keine. Das heißt, das männliche Hautgewebe ist da irgendwie anders drauf und strafft sich dann von alleine wieder. Ja. Und ihr armen Mädels, da hängt es runter und da muss es weggeschnitten werden. Ja, das wird wohl bei mir so sein. Das wird dann leider so sein. Ja, aber das nehme ich in Kauf. Ja, ich habe das schon mal gesehen bei jemandem, der das hat machen lassen. Das sieht toll aus. Da sind so ein paar Narben übrig geblieben. Mhm. Und das ist wirklich ein anderer Mensch gewesen gegenüber früher. Ja, ganz genau. Also, das heißt, die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass ihr beide in absehbarer Zeit in Sachen Gewicht relativ normal drauf sein werdet. Ganz genau. Wie groß ist denn dein Mann? Mein Mann ist 1,80 Meter. 1,80 Meter, ja. Da könnt ihr auch noch ein bisschen runter. 100 ist auch noch ein Tick zu viel, ne? Naja, okay, aber wenn du mal rechnest, dass er jetzt knapp 100 Kilo runter hat. Natürlich. Was will ich da reden? Dann ist das schon eine tolle Leistung, damit kann er auch zufrieden sein, definitiv. Auf jeden Fall. Und das geht, also ich sag mal so, jetzt geht es natürlich nicht mehr so schnell, wie es am Anfang gegangen ist. Ja. Das muss man natürlich sagen. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt meine OP habe, dass bei ihm dann auch noch wieder ein bisschen was runtergehen wird, weil sich dann ja erstmal unser Essverhalten trotzdem noch wieder ändert. Genau, wird, und aus Solidarität mit dir. Hat er denn das auch alles so befürwortet, dass du jetzt auch diese Operation machen lässt? Auf jeden Fall. Ja. Also er ist mittlerweile hier auch so, dass er schon mehreren, das geht ja alles nur auf Antrag bei der Krankenkasse. Mhm. Das ist ja nicht so, dass die Krankenkasse das mal eben einfach bezahlt. Mhm. Das geht ja alles nur nach Antrag, nach Prüfung und. Also bei mir war es sowohl bei dem Magenband als auch jetzt eine Sache von 6 Wochen, da war das Ganze durch. Und das zahlt dann komplett die Krankenkasse? Ja, ganz genau. Ja, und er hat jetzt mittlerweile schon so, dass er drei auch geholfen haben. Er hat diese Geschichte durchzusetzen, die jetzt auch schon, also zwei sind da schon von operiert. Ach so, also er ist ein sicher Profi, er ist ein Beraterprofi geworden für moppelige Leute. Ja. Ja, das ist doch prima. So, Maike, ich freue mich, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Das klingt alles sehr gut. Ich wünsche dir für die Operation alles Gute. Dankeschön. Dass alles gut über die Bühne läuft und vielleicht können wir nächstes Jahr nochmal miteinander telefonieren und dann bin ich ganz gespannt, wie viel du dann wiegen wirst. Ja, danke. Und ich muss dir noch sagen, deinen Hirsch, den du da stehen hast, den bewundere ich jedes Mal. Den weißen oder den kleinen? Wieso, wo steht denn noch ein kleiner? Ja, hier unten steht so ein ganz kleiner. Ach, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, also für die Radio. Nein, ich meine den im Hintergrund. Also für die Radiozuhörer. Im Hintergrund steht ein großer weißer Hirsch und hier vorne so ganz kleiner. Also der ist vielleicht 2-3 Zentimeter groß aus Metall. Den habe ich noch nie gesehen. Ein kleines Maskottchen. Liebe Maike, schönen Gruß an deinen Mann und alles Gute wünsche ich euch. Danke und ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Macht weiter so. Tschüss. Tschüss. Hier ist Jürgen. Jürgen ist 47. Hallo Jürgen. Hallo. Hallo Jürgen, was geht's? Ja, es geht um die Trennung meiner Frau. Ja. Wir waren 20 Jahre verheiratet oder sind noch. Ja. Und seit wann seid ihr getrennt? Seit einem Jahr. Warum? Ja, warum? Sie hatten 9. Also es ging von ihr aus? Hatte sie schon damals einen 9, als ihr noch zusammen wart? Ja. Ja, und das war das dann der Grund der Trennung? Das war eigentlich der Grund der Trennung, ja. Sehe ich so. Sie sieht's nicht so. Nein, wie sieht sie's? Ja, wir waren immer unterschiedlicher Meinung der Kinder. Wie viele Kinder habt ihr? 3. Wie alt sind die? 18, 16, 7. Oh, 7. Zwei Älteren leben bei mir, weil sie es wollten. Und die Jüngste lebt bei meiner Frau. Ja. Ja, weil ich ja arbeiten gehen muss, kann mich nicht um sie kümmern, geht ja nicht. Also ich möchte gerne auch nach hier hin. Wie, sie möchte auch nach hier hin? Ja, zu ihren Geschwistern. Ach so. Also ihr hattet unterschiedliche Auffassungen, was die Erziehung... Bei der Erziehung, Welche, kannst du das erklären? Ja, sie war mehr die Dominante. Die Strenge. Die Strenge, ich habe immer Feldwebel gesagt, ne? Ah ja, und hatten die Kinder... Ich war eher der Lockere, ne? Der Papa hat schon eher was durchgehen lassen. Genau. Ja. Und dadurch entstand dann oft Streit. Ja, natürlich. Klar, konnte sie natürlich nicht so gut haben, ne? Ja. Wie lange hatte sie denn parallel diesen anderen, während ihr noch zusammen wart? Tja, wenn ich das wüsste. Hat sie dir nie ehrlich gesagt? Nee. Was hat sie dir denn gesagt? Ja, was hat sie gesagt? Sie hatte wohl einen, aber schwer zu sagen. Also im Klartext, du weißt nicht, wie lange du betrogen worden bist. Nee, weiß ich nicht. Das kann ein paar Wochen, aber es kann auch ein Jahr gewesen sein. Genau. Ja. Und dann hat sie gesagt, ich will mich von dir trennen. So war's. Nee, sie war auf einmal morgens weg mit der Kleinen. Ach, sie war auf einmal weg? Ich kam von der Arbeit, da lag ein Brief, fertig. Ach du lieber Himmel. Ja, und die anderen zwei Kinder natürlich, die waren bei mir, ne? Und was stand in dem Brief drin? Ich bin mal weg? Ja, ich halte das so nicht mehr aus, dachte, schrieb sie. Bezog sich das nur auf eure Zwistigkeit? Das war die erste Trennung. Wir haben uns zweimal getrennt. Das war die erste Trennung. Und ja, dann ging sie in Kur, Mutter-Kind-Kur mit der Kleinen. Ja, stopp mal, jetzt weiter. Es stand drin, ich halte das so nicht mehr aus. Und was stand da noch in dem Brief? Ja, ich halte das so nicht mehr aus. Mit den... natürlich bin ich dann der Böse, ne? Weil ich so eifersüchtig war, ne? Ich konnte das... Ich wusste das damals dann schon, dass sie einen anderen hatte, ne? Ach so, da wusstest du es schon? Da wusste ich es, ja. Wie lange wusstest du es denn da schon? Da wusste ich es schon... Ja, so ungefähr, damit ich mir so ein Bild mache. 3-4 Monate? 3-4 Monate. Ja. So, und dann ist sie aber nochmal zurückgekommen nach diesem Brief. Ja, nach der Kur ist sie dann nochmal zurückgekommen. Auf einmal kam sonntags abends ein Anruf, sagte, ich möchte wohl gerne wieder nach Hause. Ja, da ist sie ja noch wirklich Liebe, ne? Ich sage, ist natürlich kein Problem, ich habe dich ja nicht rausgeschmissen, natürlich kannst du kommen, ne? Warum wollte sie nur wiederkommen plötzlich? Ja, sie sagte zu mir, sie hat's eingesehen, dass sie mich noch liebt und dass sie das alles fehlt, die Kinder und alles. Ne? Hatte sie denn schon eine eigene Wohnung? Nee, da noch nicht. Und wo war das, die Kleine, die 7-Jährige während dieser Zeit? Die waren ja zusammen im Mutter-Kind-Kurs. Verstehe. Der Zeit. Ja. Und ich durfte sie ja nicht besuchen kommen, nur der Freund. Ach so, na toll. Aber ich habe sie dann trotzdem wieder aufgenommen. Und wie lange war sie dann noch bei dir? Ja, 3 Wochen ging das gut, ne? Und wie hat sie sich dann wieder davon gemacht? Wieder mit einem Brief? Nee, in den 3 Wochen, ich kam gar nicht ran an sie. Ich kam dann von der Arbeit, im Haus hat nichts gemacht, sie saß immer nur da am Träumen, irgendwie, so kam mir das vor, ne? Ja. Ja, ich weiß auch nicht, also... Irgendwie war die, Ja, und dann waren die 3 Wochen rum. Und wie ist sie dann gegangen? Ja, ihre Sachen gepackt und sagt, ich gehe. Also da warst du zu Hause und sie hat gesagt, ich gehe jetzt? Ja, genau. Ohne es nochmal näher zu erklären? Erstmals, Wie erstmals? Ja, erstmals ohne näher zu erklären. Sie sagt, sie hält es so nicht mehr aus mit mir. Hat sie es denn später nochmal erklärt? Ja, dachte, sie hat sich verliebt in einen anderen im Leben, also in demselben Mann, ne? Okay, das wissen wir ja schon. Das lief ja schon den ganzen, also das lief dann immer noch. Ja. Und wir waren auch zwischendurch, also vorher, zu einer Eheberatung. Hat das was gebracht? Hat dir das Erkenntnisse gebracht irgendwie? Ja, leider nicht, weil er sich da immer eingemischt hat, der Neue. Das war das Problem. Aber der war ja nicht dabei. Nee, er war nicht dabei, aber sie haben immer SMS geschrieben. Zwischendurch. Während ihr da gesessen habt? Nee, nicht während wir da gesessen haben, sondern wo wir zu Hause waren, oder im Auto. Mhm. Und dann habe ich natürlich bei der Eheberatung gesagt, so geht's nicht, ne? Mhm. Entweder du trennst dich von denen und wir machen die Eheberatung. Ja, sehr richtig. So nicht. Und hat der Eheberater dir recht gegeben? Ja, hat sie. Mhm. Ja, also eine Frau war das. So geht's auch nicht, sagt sie. Geht nicht. Und wie lange, seid ihr dann noch länger und öfter zu der Beratung gegangen? Naja, zweimal war sie mit und ich war öfters da, alleine. Ja, aber das Resultat war dann, dass dann deine Frau gesagt hat, ich gehe, ich will nicht mehr. Ja. Ich gehe zu dem, der ist mir wichtiger und die Ehe interessiert mich nicht mehr. Ja, so ungefähr. Wie ist denn heute euer Kontakt? Ja, bis gestern war der noch gut. Die Leitung wackelt manchmal so ein bisschen. Die Leitung wackelt, stimmt. Ich höre es auch. Bis gestern war der Kontakt noch gut. Ja. Und nun? Wir waren eingeladen auf eine Geburtstagsparty. Und dann kam natürlich ihr Freund dazu. Ach, da warst du auch eingeladen? Da war ich auch eingeladen. Mhm. Mhm. Und meine kleine Tochter war auch dabei. Mhm. Und meine Frau wollte dann fahren. Und dann sagte meine kleine Tochter, soll Papa sonst nach Hause bringen. Ja, habe ich gesagt, kein Problem, ne? Bin 35 Kilometer von meiner Wohnung, von unserem Haus. Ja, mache ich. Ja. Habe ich gesagt, das dauert aber dann wohl eine Zeit lang, bis ich dann da bin. Ich ziehe die Kleine erst um und dann komme ich. Ja, und dann sagte der neue Freund zu mir, dann kriegst du, also ich wäre jetzt normalerweise dran, dieses Wochenend Besuchsrecht. Da sagte der neue Freund zu mir, dann kriegst du die aber morgen später. Ach. War ich so sauer auf den, hab ich gesagt, wenn du das nur einmal sagst, ne? Also ich weiß nicht, was ich da mache. Du hast nichts zu sagen über meine Kinder. Dann bin ich eingestiegen und gefahren. Ja. Ja, und heute kam dann der Anruf, ne, Phyllis kommt nicht. Oder meine Tochter kommt nicht, Entschuldigung. Das heißt, die Tochter würde schon gerne wahrscheinlich? Ja, sicher aber würde sie gerne, aber meine Frau lässt sie nicht. Und das ist. Das habe ich auch meine Frau heute am Telefon gesagt. Wenn wir Stress haben, dann lass die Kinder bitte da raus. Mhm. Ich lasse die Kinder, die hier sind bei mir, lasse ich auch immer. Der Anruf heute kam von deiner Frau? Nee, ich habe sie angerufen. Okay, aber du hast mit deiner Frau gesprochen? Ja, genau. Und da konntet ihr nicht sachlich versuchen, das Thema zu regeln? Nee, ich habe gesagt, warum ich Phyllis nicht bekomme. Meine Tochter nicht bekommen. Nee, weil so ein Stress war gestern. Ja, aber das hat die Kinder doch nichts mit zu tun, da ich. Nee, also, ist halt so, sagt sie. Und dann hat sie aufgelegt. Und dann kam ich nicht mehr dran an sie. Das ist wirklich misslich. Das ist ganz schlimm, wenn jetzt die Kinder auf dem Rücken der Kinder das ausgetragen haben. Ja, finde ich auch. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Wie ist denn das geregelt? Gibt es da irgendwie gerichtlich? Ja, wir haben eine gerichtliche Vereinbarung. Ja. Da sollte sie sich eigentlich auch dran halten, sagte meine Anwältin, ne? Ja. Das heißt, du hast mit der Anwältin schon gesprochen? Ich habe damit gesprochen. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, mal gucken, Montag, mal sehen, was sie sagt. Hast du denn, ist irgendwas in dir, dass die Frau nochmal zurückhaben möchte? Ich möchte die Frau gerne zurückhaben, weil ich, war meine große Liebe, ne? Aber es ist ganz kaputt, so hört es sich an. Ganz kaputt, ja. Und wahrscheinlich wird es nie wieder so sein. Nee, wird auch nicht mehr. Und die hat dich ziemlich scheiße behandelt. So, was ich jetzt gehört habe, das sie ist mir nicht sympathisch, nach dem, was du mir erzählt hast. Ich bin also link eigentlich. Ja. Deswegen fände ich auch wichtig, einfach so für dich, damit du auch ein bisschen mehr zur Ruhe kommst, ganz abgesehen von dem Thema Kinder, was ein ganz schwieriges Thema ist, dass du dich innerlich von der Frau als Frau wirklich verabschiedest. Dass du die nur noch so als Partnerin siehst, um das gut mit den Kindern zu managen, aber dass du da keine Beziehungspartnerin mehr erhoffst, niemals mehr. Ja, da ist ja das Problem, ne? Weil es letzte Woche Freitag ja gut lief, ne? Naja, gut. Fand ich. Also Jürgen, da kann ich dir natürlich jetzt auch nichts zu sagen. Du bist anwaltlich gut beraten. Du weißt das selber, dass man sich da unbedingt im Riemen reißen muss, um dass die Kinder keinen Schaden davon tragen. Eben. Dass das optimal für die Kinder laufen muss. Aber was ich dir nur so von meiner Seite aus sagen kann, ist, dass du sollten da irgendwie noch Emotionen sein, alte, vielleicht sentimentale Emotionen auch. Mhm. Die musst du wegdrücken. Ja klar, nach 20 Jahren, ne? Ja, ist auch klar. Aber irgendwann muss man es dann ja auch kapieren, wenn so viel schlechte Sachen vorgefallen sind, dass es diese alte Person, die man mal geliebt hat, die gibt es nicht mehr. Die ist weg. Mhm. Die ist jetzt in einem anderen Leben, auf einem anderen Schiff, die ist ganz woanders in ihrem Kopf. Ihr müsst es nur mit den Kindern gut regeln. Ich glaube, du brauchst jetzt auch keine weitere Beratung mehr von meiner Psychologin im Hintergrund. Ja, die habe ich schon. Ja. Das hast du alles schon, ne? Ja, schon. Dann wünsche ich ja einfach wirklich von Herzen, dass das mit den Kindern gut geregelt wird und dass vielleicht sogar die kleine Gans irgendwann zu dir kommt. Ja, das denke ich auch. Ja. Ich wünsche es dir von Herzen, Jürgen. Alles Danke. Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Lisa. Hallo Lisa. Hallo Domian. Du bist 26. Ja. Hi. Ich rufe dich an aus Ratlosigkeit und Angst habe ich auch. Ich bin in eine Sackgasse gelandet. Es geht nämlich darum, mein Mann, der arbeitet viel, der ist, ich bin verheiratet seit einem Jahr, wir haben auch eine kleine Tochter und er ist jetzt 4 Monate weg gewesen. Und mein Problem ist halt Schulden. Also ich hatte viele Schulden und ich habe auch immer noch welche Schulden. Ganz kurz zwischenfragen, ja. Sonst habe ich es vergessen. Er war 4 Monate weg. Wo war er? In Afrika. Achso, beruflich? Ja, beruflich. Ja. Und du privat, du hast Schulden, nicht ihr habt Schulden? Nein, ich habe Schulden. Wie hoch sind die Schulden? Oh Gott, ich habe den Überblick verloren. Also er hat einen Kredit, das letzte Mal, als er hier war, aufgenommen, um knapp 15.000 Euro. Und 13.000 ungefähr hat er an Schulden für mich beglichen. Für mich. 13.000 an Schulden? Ja, aber es waren halt noch viele offen. Also ich habe jetzt, ja wie gesagt, das Problem, als er nicht da war, hatte ich lauter Inkassobriefe wieder und Leute vom Inkasso vor der Tür stehen. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte und war total ratlos. Und ich hatte halt seine Bankkarte, bin zur Bank gegangen, habe das Geld abgehoben und habe dann meine Schulden bezahlt. Und wie viel Geld hast du da abgehoben? Insgesamt 2.500. Bist du jetzt schuldenfrei? Nee. Also ich hab noch so, ich denke mal noch so 2.000 oder 3.000. Warum hast du so viele Schulden? Ja, aus Dummheit. Dummheit und Kaufsucht. Also ich habe viel zu viel eingekauft, auf Rechnung, auf liefern lassen. Mhm. Ich habe auch noch Schulden von Gas und E-Werk damals, als ich alleine gewohnt habe und die nie bezahlt habe und immer ein Kasso dazu, wo jetzt leben, das geht alles auf seinen Namen. Mhm. Dann Handys und... Würdest du sagen, im weitesten Sinne, dass du kaufsüchtig bist? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also kaufst du auch Sachen, die du gar nicht großartig brauchst? Ja, die ich dann auch bereue, ja. Die rumliegen und die gar keinen Nutzen haben? Die ich gar nicht auspacke oder verstecke, damit sie kann. Ja. Achso, die du nicht mal auspackst? Nee, die ich dann weglege und denke, oh Gott, vielleicht werde ich da doch noch irgendwie wieder los. Also, jetzt hat dein Mann dir schon wissentlich und aus eigener Initiative sehr geholfen, indem er die 13.000 Euro dir gegeben hat. Und jetzt hast du ihn noch betrogen. Ja, also... Hintergangen, sagen wir es so. Ich habe ihm nicht die volle Wahrheit erzählt. Also ich habe ihm, er wollte alles wissen, um das dann zu begleichen, aber er ist, sage ich mal, ein aggressiver Mensch und sehr impulsiv und da habe ich ihm halt die wichtigsten Sachen gesagt, also das mit den Handys und die höchsten Rechnungen und... Und dann hat er das dann beglichen. Er muss das doch jetzt schon mitbekommen haben, er guckt sich doch seine Kontoauszüge an, dass du dir Geld rausgenommen hast. Er ist ja nicht da. Achso, er ist immer noch nicht da. Nein, ich dachte, er wäre jetzt mittlerweile schon wieder hier. Nein, er kommt jetzt wieder. Er kommt jetzt wieder. Und ich habe, das ist mein Problem. Ich hab Angst und ich bin ratlos. Ich konnte mir 1.000 Euro leihen, damit sich mir 2.500 sind, die ich ihm schulde, sondern 1.500. Und dennoch, hab dann wieder aber 1.000 Euro woanders dann schulden. Das zum einen und zum anderen sieht er ja die Kontobewegung. Die Kontobewegung wird er nicht mehr sehen. Ich habe an einem Abend, als ich total fertig mit der Welt war, habe ich so ziemlich alle Beweise vernichtet. Und er ist nicht so der Typ, der da so seine Kontoauszüge kontrolliert. Er guckt einfach auf seinen Kontostand und er weiß ungefähr, wie es ist. Und dann, wenn er sieht, dass dann nichts ist, dann wird er alles sehen wollen, aber dann ist es zu spät, weil ich alles vernichtet habe, weil ich hätte es nicht tun sollen. Ich habe im Nachhinein gedacht, sollte ich ihm noch beweisen können, dass ich es auf jeden Fall für die Schulden benutzt habe, aber ich habe alles aus, ja Gott, ich fange schon wieder an zu zittern, wenn ich daran denke, dass ich es ihm sagen muss. Ja, das ist ja, er Weiß er, was unter was du leidest? Er kann sich das denken. Also er hat ich meine, diese 13.000, die hast du ja begründet, wie du es gerade schon gesagt hast, für was du das ausgegeben hast. Ja. Da muss er doch schalten und muss doch sich denken, da stimmt was nicht mit ihr. Ja klar, natürlich. Aber er denkt ja auch, mein Gott, die ist 26, wir haben eine Tochter, wir haben ein gemeinsames Leben und sie wird das ja wohl nicht versauen wollen. Mhm. Und er hat großes Vertrauen in dich und denkt, ich habe ihr jetzt einmal geholfen, da hat sie irgendwie Dummheiten da früher mal gemacht und jetzt helfe ich aus der Patsche. Richtig. Und jetzt nochmal. Und jetzt stehe ich echt. Ja, das ist eine Bredouille. Du sagst, er ist sehr aggressiv? Ja, er ist schon sehr aggressiv, ja. Das heißt, wenn du die Wahrheit sagen würdest, könnte es sein, dass du geschlagen wirst? Also ins Gesicht hat er mich bis jetzt noch nie geschlagen. Aber dass er mich schon so packt oder zerrt oder so, ne, also schon handgreiflich, ja, habe ich schon. Und noch schlimmer als das, weil so, ich sag jetzt so körperliche Schmerzen, das empfinde ich eigentlich nicht so schlimm. Ich habe viel mehr Angst vor dieser verbalen Aggression. Mhm. So, ne? Oh Gott, ich bin voll am Zittern. Also so mehr ich darüber nachdenke, desto schlechter und schlimmer wird es. Ne? Also jetzt hast du gerade gesagt, du könntest dir das habe ich gerade nicht ganz verstanden, du könntest dir das Geld irgendwie leihen und dann wieder aufs Konto tun? Ja, 1.000 Euro habe ich mir geliehen. Mhm. 1.000 Euro konnte ich mir leihen. Aber es fehlen dann immer noch 1.000? 1.500. 1.500, genau. Ja, dass er nichts merkt, wie gesagt, weil er ja die Kontoauszüge von vergangener Zeit nicht so interessiert nachguckt. Oder? Genau, aber diese 1.000, die du dir geliehen hast, die hast du ja nur wieder Schulden. Wo hast du die geliehen? Bei einem Engverwandten. Ach so. Aber jemand anders konnte mir auch nichts mehr geben. Also... Also zunächst mal, Lisa, finde ich, dass du in eine psychologische Behandlung musst. Ich finde, oder ich bin sicher. Ich habe es unter Kontrolle jetzt. Ich hab seit... Bist du sicher? Ja, ich kaufe nichts mehr. Ich habe nichts Neues gekauft, gar nichts. Also eine Kleinigkeit. Ich habe vielleicht in dem ganzen Monat, also in einem Monat ungefähr vielleicht 100 Euro verballert. Also nur für Kleinigkeiten, Schnickschnack hier und da. Es ist nicht mehr so. Es sind alte Sachen. Das heißt, du meinst wirklich, gut, das kann ja sein, dass du es alleine in den Griff bekommen doch, hast. Doch, ich habe es ja gesehen, ich konnte es nicht mehr haben. Wie viele Jahre insgesamt hast du eigentlich da das gemacht und darunter gelitten? Seitdem ich 18 bin, also eigentlich schon seitdem ich Geld verdient habe und das war mit 14. Da konnte ich schon nicht mit Geld umgehen. Ja, als ich mit 18 dann Verträge unterschreiben konnte und... Umso erstaunlicher, dass du das dann jetzt durch Disziplin in den Griff kriegst. Also ich kaufe wirklich nichts mehr. Ich kaufe es nicht. Ich kann auch dran vorbei. Also es war wirklich ganz schlimm. Aber ich habe es satt gehabt, diese Briefe und das. Ja, diese Geschichten aus deiner Vergangenheit hast du deinem Mann auch nie erzählt. Nein, ich wollte damit immer alleine klarkommen. Ich wollte halt, ich habe auch gearbeitet. Ich glaube, das ist auch schon ein eklatanter Fehler, Lisa. Dadurch bist du jetzt auch in so einer Sackgasse. Ja. Wenn du dem das richtig erklärt hättest... Ja, und der kapiert, dass das kein böser Wille ist, sondern dass das ein Suchtverhalten ist, eine Erkrankung ist, eine seelische Erkrankung. Und du vor allen Dingen jetzt das auch schaffst, alleine davon loszukommen, würde er dir natürlich anders gegenübertreten. So weiß er ja gar nicht, was mit dir los ist. So denkt er ja gleich schlecht. Ja, das ist ja das Problem. Das letzte Mal hätte ich es ihm sagen sollen. Aber da hat er auch mehr mich ausgelacht und mehr darüber fertig gemacht, dass ich da halt so dieses kranke Denken habe. Ja. Jetzt fällt mir eigentlich keine klügere Lösung ein, als die Überlegung, dass du ihm alles erzählen musst. Alles. Von Anfang an. Der bringt mich um. Der packt seine Sachen, haut ab und der haut mir vorher noch eins ins Gesicht, glaube ich. Ich glaube, der hasst mich dann. Der hasst mich dann abgrundtief. War das denn, wie lange kennt ihr euch schon? Du sagst ein Jahr verheiratet? Ja, 5 Jahre. Sind wir im Februar zusammen, ja. Also, große Liebe? Ja, total. Also, total? Ja, also dann eigentlich passt schon. Da passt mir das aber nicht zusammen. Der hasst mich und der haut mir in die Fresse und haut ab. Dann aber schon. Also dann ist das eher so ein Macho-Typ auch? So ein Macker? Ja, genau. Ja, eigentlich schon. Also weiß ich nicht. Also nicht im Herzen. Ne? Also im Herzen ist er wirklich, er liebt, also er weiß, was Liebe ist. Und das habe ich gemerkt. Das weiß ich einfach. Er hat schon. Ne? Das heißt, lass uns nochmal anders überlegen. Das heißt, wenn du jetzt nochmal 1.500 Euro dir irgendwo leihen könntest, könntest du es hinbiegen. Ja, dann könnte ich es retten. Dann könnte ich es definitiv retten. Ja. Ich habe auch Schulden von mir bezahlt. Ich hab die ganzen Jahre, seitdem ich dann gearbeitet habe, habe ich dann angefangen, Schulden zu bezahlen. Genau, das muss ich auch fragen. Wenn du jetzt diese 1.000, die du schon geliehen hast, und nehmen wir mal an, es kämen noch 1.500 drauf, wärst du in der Lage, das abzustottern? Ja, klar, natürlich wäre ich in der Lage. Ohne, dass er das merkt? Ohne, dass er das merkt. Das heißt, du hast dein eigenes Geld irgendwie, an das du rankommst? Das Kindergeld, was ich für meine Tochter kriege, da achtet, das interessiert ihn nicht. Er verdient im Monat 2.700 Euro. Mhm. Er hat Geld. So, jetzt lass uns mal überlegen. Es gibt niemanden sonst in der Verwandtschaft, es geht um 1.500 Euro. 1.500, ja. Mhm. Die würden dich retten? Die würden mich total retten, ja. Mhm. Die würden mich da absolut rausholen, ja. Also das ist es ja, er ist halt der Mann. Er würde mir, also ich meine, man kann zwar nie sagen nie, ne? Mhm. Aber er würde mich jetzt nicht irgendwie so betrügen oder so. Der ist treu und, ne? Also natürlich bin ich erschüttert, wenn du mir sagst, dass der so massiv reagiert, wenn du ihm die Wahrheit sagst. Das finde ich grau. Er muss auch eine Therapie machen. Der hat auch so einen Bluthochdruck und so. Das war schon immer. Was nicht passieren darf, ist, dass du jetzt auf irgendwelche krummen Wegen versuchst, dir das Geld zu besorgen. Das darf nicht passieren. Das darf nicht. Ich glaube, wenn ich einen krummen Weg wüsste, würde ich den gehen. Nein, das würde ich auf keinen Fall machen. Dann verstrickst du dich in neue, komplizierte Sachen, das wird immer schwieriger. Ja, so Kredithaie und sowas. Ja, auf keinen Fall. Da habe ich auch schon geguckt. Aber also die Tendenz müsste, also wenn es definitiv nicht möglich ist, es irgendwo anders nochmal zu borgen, müsste diese Ehrlichkeitsschiene schon funktionieren oder durchzuführen sein. Ich will dir mal einen Vorschlag machen. Das können wir sicher nicht jetzt so ad hoc hier nochmal durchsprechen im Rahmen der Sendung. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und beraten nochmal in aller Ruhe im Hintergrund. Ja, klar, gerne. Okay, so machen wir es. Okay, vielen Liebe Dank. Liebe Lisa, alles Liebe wünsche ich dir. Ciao. Alles klar, gleich mal. Tschüss. Tschüss. Hier ist der Axel. Nee, Alex ist hier noch. Hallo Alex. Hallo. Alex. Ich war ja letzte Woche schon bei dir in der Sendung und da war ich am Ende plötzlich weg, weil der Akku leer war. Ja, genau. Ja, genau. Sag noch mal ein paar Stichworte für die Leute, die nicht dabei. Meine Freundin war schwanger, meine Eltern wissen noch gar nichts von ihr und ich war ziemlich down, also jetzt metaphorisch gesagt, ich lag so in der Löffelchenstellung mit der Verzweiflung. Genau, und die Eltern wissen auch nicht mal, dass du eine Freundin hast, ne? Genau. Mhm. Und ich habe mir dann deine Worte nochmal vor Augen gerufen und mir überlegt, ich muss jetzt eine klare Situation schaffen. Ich kann jetzt nicht mehr ändern, dass meine Freundin schwanger ist. Ich muss damit jetzt irgendwie klarkommen und das Beste daraus machen. Ja. Als ich meine Freundin genommen, sind wir zu meinen Eltern gegangen. Ja. Da habe ich dann erstmal ihnen die Wahrheit aufgetischt. Auch auf die Gefahr hin, dass ihnen das nicht so ganz schmeckt. Wie haben die reagiert? Ja, die waren natürlich erstmal baff, weil es ist ja klar, wenn jemand ankommt, ey, Papa, ich habe eine Freundin seit 2 Jahren, was ich euch nicht erzählt habe und ihr werdet jetzt Großeltern. Mhm. Mein Vater ist dann erstmal rausgegangen, wir haben das im Wohnzimmer gemacht und kam dann nach 2 Minuten wieder, hat angefangen rumzuschreien, also so wie ich es auch erwartet hatte eigentlich. Und wie ist die Lage jetzt? Ja, also ich bin dann abgehauen mit meiner Freundin, also bin zu ihr, bin untergetaucht ist jetzt falsch. Achso, du wohnst bei der Freundin? Genau, die Eltern, die wussten das jetzt mittlerweile, die haben das gefasst aufgenommen, die haben uns auch Unterstützung zugesagt. Wohnt die Freundin noch bei den Eltern? Genau. Aber du wohnst dann bei denen in der Wohnung oder im Haus? In der Wohnung, ja. Mhm. Aber mittlerweile hat sich meine Mutter dann bei mir gemeldet und wir haben getroffen im Eiscafé auf neutralem Boden. Ja. Und haben das soweit besprochen. Ich ziehe jetzt oder wohne jetzt auch wieder mittlerweile zu Hause. Ja, super. Das heißt, es gab den großen Schock und jetzt nähert ihr euch doch wieder an. Genau. Und das gucke ich jetzt auch richtig optimistisch wieder in die Zukunft. Also, ja, das ist aber super. Das war sehr traurig und sehr bedrückend. Ja. Ne? Weil das war ja auch eine Sackgasse, in die du da reingeraten warst. Ja. Das ist eine gute Geschichte. Das gefällt mir. Das finde ich toll. Freut mich sehr für dich. Ja. Wirklich. Ist es schon zu Ende jetzt? Ja, ist vielleicht zu Ende. Okay. Aber umso besser. Du hast es sehr kompakt und gut erzählt. Gut. Ja, dann ganz kurz noch. Ich habe mit meiner Freundin überlegt, dass wir so im Internet eine Selbsthilfe-Community gründen wollen für Teenie-Eltern. Kann ich ja kurz die Adresse vielleicht sagen, das ist teenieschwangerschaft.tk, also für andere Betroffene, die jetzt vielleicht auch zuhören. Okay. Okay. Ist rübergekommen. Grüße. Also. Lieber Alex, danke, dass du angerufen hast nochmal. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Dir und deine Freundin. Tschüss. Ja, danke. So, meine Lieben, das war's für heute und für diesen Teil des Jahres. Jetzt gehen wir in die Sommerpause. Heute war in der Technik Malte Emels. Und wir sind wieder hier zur Stelle am 31.08. Ich wünsche euch von Herzen einen guten Sommer, schöne Zeit. Und Wir werden uns jetzt ein bisschen erholen, noch ein bisschen im Hintergrund arbeiten und dann erholen. Und sind dann natürlich sehr gespannt auf die neue Folge und die neuen Folgen dann ab Ende August. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis Ende August. Tschüss und bye bye. Tschüss.